Zeit. Berlin lokal. Kontext global. Dies ist nur eine von vielen Mietverträgen, die auf eine relativ fiese Weise beendet werden sollten seitens des Vermieters und der Eigentümer. Und wir haben uns das nicht bieten lassen. Die Leute, die hier zusammenkommen, die haben ja persönlich nichts davon. Sie wehren sich dagegen, dass hier Leute aus finanziellen Gründen den Kiez verlassen müssen. Und das ist ja sowieso eine ganz, ganz üble Entwicklung. Wenn wir die Leute vergessen, die keine Wohnung haben, und das sind auf eine Art wir alle. Und viele Leute haben sich zusammengefunden, die Nachbarschaften von allen möglichen Kiezen, und haben zusammen eben klar gemacht, dass wir das nicht haben wollen, dass soziale Einrichtungen verdrängt werden. Wir werden hier ausgetauscht, nur damit einige wenige viel Geld verdienen mit unseren Wohnungen, die für uns existenziell sind. Wenn man die Stimmung so auf der Straße hält, es gibt genug kleine Zeitungsläden, die auch Angst haben, dass sie raus müssen. Und das kann es ja wohl bei weitem nicht sein. Wir sind keine Gegenstände, die ihr verschieben könnt. Wir sind hier und wir bleiben hier. Bleiben hier, bleiben hier, bleiben hier, bleiben hier. Willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Alice im Wunderland, Berlin lokal, Kontext global. Heute ist unser Thema Identifizierung und Verdrängung, und zwar speziell in Kreuzberg mit dem Beispiel der BürgerInneninitiative Bis im Kiez, von der wir auch gleich im Interview noch mehr erfahren werden. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich Identifizierung? Also alle, die in Berlin leben, da ist das Thema ja irgendwie in aller Munde. Aber nochmal so zum allgemeinen Verständnis. Wir haben es hier mit Umstrukturierungsprozessen in einem Stadtteil zu tun. Dabei geht es halt meist um Veredelung, also genauer gesagt Restaurierung, Sanierung, Umbau, um den Stadtteil aufzuwerten. Was allerdings die Verdrängung der Anwohnerinnen zur Folge hat und eigentlich auch schon meistens Voraussetzung ist. Das soziale Umfeld und die Bedeutung der einzelnen Kieze verändert sich komplett. Kreuzberg ist tief gekränkt, jetzt wird's viel zu eng. Hauptsache, wir werden alle aus unserem Kiez verdrängt. Und warum ist das Thema heute dran? Naja, weil wir sind selbst betroffen, wir sind MieterInnen und viele andere auch. Und alle, die vor allem in Berlin mieten, sind ja ständig mit Verdrängung, Wohnungsnot und unglaublich hohen Mieten konfrontiert. Also, was jetzt dahinter steckt und wer hier vor allem genau dagegen kämpft, das erfahren wir jetzt. Der Senat beschließt die Säuberung vom Szene-Kiez von Leuten, die dort leben, durch neue, die in die Gegend ziehen. Und es wird wieder aussortiert, immer wenn sie ein Haus sanieren. Kannst du dir die Wohnung da nicht kaufen, musst du raus aus hier. Willkommen zum Interview, das wir heute führen mit Toralf von der Initiative Bis im Kiez. Dankeschön, dass wir dich interviewen dürfen. Und erstmal die erste Frage. Was bedeutet dir Kreuzberg? Was mir Kreuzberg bedeutet? Wow. Eigentlich ist Kreuzberg meine Heimat. Ich könnte gar nicht sagen, dass Berlin meine Heimat ist. Berlin ist zwar eine große, schöne Stadt, die international wirklich in aller Munde ist, aber das Stück Berlin, was ich mit Berlin verbinde, ist eigentlich Kreuzberg. Wild, chaosmäßig, was aber trotzdem einer Linie folgt. Multikulti ist eben nicht gescheitert, sondern hier wird es Tag für Tag gelebt und es ist manchmal anstrengend, macht aber verdammten Spaß. Wie ist Bis im Kiez entstanden? Bis im Kiez ist entstanden, also wir sind zwar hier in Kreuzberg, aber man muss es noch stärker lokalisieren. Wir sind hier im sogenannten Wrangel-Kiez am Schlesischen Tor. Und dieser Kiez zwischen Spree und Görlitzer Park und Skalitzer Straße lag einstmal an der Mauer und war ein bisschen Dornröschenschlaf. Und genau deshalb gibt es hier eigentlich sehr viele türkische Läden, türkische Mitbewohner. Es gab andere, man muss es wirklich so sagen, am Rande der Gesellschaft, am Rande West-Berlins lebenden Bewohner. Und das hat eigentlich diesen Kiez so wunderherrlich gemacht, als die Mauer fiel. Ja, es gab und gibt aber auch großen Alkoholismus, muss ich auch dazu sagen. Und all das macht diesen Kiez aus, und der ist geprägt von wirklich von Läden, von Strukturen, die es seit dieser Mauerzeit gibt. Das waren Hufeisen. Man kam wirklich nur durch ein Nadelöhr hier rein oder raus in diesem Kiez. Und auf einmal war die Mauer weg und man kam von 360 Grad in und aus diesem Kiez rein und raus. Und es gab einen Laden, die Simbakal, in der Frangelstraße 71, möchte ich sagen. Ich weiß, wo es ist, oder 77. Wenn ich da mal hinlaufe, gucke ich so selten auf die Nummern. Aber dieser Laden hat im März 2015 einfach mal eine Kündigung schreiben bekommen. Also den gibt es seit 36 Jahren. Das ist das, was ich beschrieben habe. Also weit über Mauerfallzeiten hinaus, noch zu tiefsten Westberliner Zeiten, als das hier der Rand Westberlins war. Und der bekommt nicht nur irgendwie so, ja, wir würden kündigen, irgendwas, sondern sofort scharfer Ton, scharfe Schrift. Wenn du das nicht nachkommst, dann wirst du gefeuert und Zwangsräumung und alles, was dann ist. Und die haben sich dann, die Familie, die da das seit 36 Jahren schon in wirklich zweiter Generation betrieben hat, und die standen kurz davor, das eigentlich an die dritte Generation zu übergeben, diesen Laden. Ja. Haben dann natürlich erstmal einen Anwalt genommen, und man wusste nicht, anwaltlich kam man dagegen jetzt nicht klar oder zurecht. Und die haben dann erstmal Freunde und Bekannte mobilisiert und zu einem Treffen eingeladen. Und zu diesem Treffen, also das ist so, wenn ich jetzt das alles rekapituliere in Erinnerung, da standen auf einmal auf der Straße, also das war einfach spontanes Zusammenkommen, da standen 150 Leute davor, aber halt türkischstämmige. Ich spreche kein Türkisch, auch wenn ich hier schon Jahre lebe, Jahrzehnt. Da hat man sich gefragt, was ist das? Warum? Was ist das für eine Ansammlung? Also es weckt erstmal Neugier, aber es war jetzt nicht so hyper ungewöhnlich. Aber auf alle Fälle hat dieser Fokus, der Laden den Fokus angezogen auf einmal im Kiez. Und wir sind dann natürlich mit anderen Augen an diesen Laden vorbei, nächsten Tagen. Und man merkte das dann auch den Verkäufern schon an, dass irgendwas anders ist. Da lag was in der Luft. Und dann erschienen Zeitungsausschnitte, erstmal wirklich von türkischsprachigen Zeitungen, dann kam eine deutsche und eine englischsprachige Zeitung dazu, hingen Zeitungsausschnitte an diesem Schaufenster. Und dann wusste man erstmal, worum es geht, dass einfach wirklich jemand es gekauft hat, will es entmieten, teuer sanieren, teuer vermieten, verkaufen, Eigentumswohnung, all das Gedöns und man möchte Kapital draus schlagen, ne? Das wollte ich sagen, aber so ist es mit den Fremdwörtern. All das begann dort auch an diesem Laden, und man hatte dem ja schon zugeschaut. Also wir waren ja nicht neu in Berlin, es war kein neues Phänomen in Berlin, aber irgendwie arbeitete das in so vielen. Man muss doch mal was tun, man muss doch mal einen Punkt setzen. Und jetzt ist es an diesem Laden, hat sich es eigentlich hochgeschaukelt. Ich kenne diese Sachen nur von außen. Das war auch mein Gemüseladen. Auch ich habe dort Gemüse angekauft und es ist von meiner Haustür 200 Meter entfernt. Also das war genau mein Laden. Bizim Bakal, unser Laden. Mhm. Ja? Und andere, also ausgegangen ist es wirklich von der türkischen Community, ist aber übergeschlagen auf alle im Kiez, die gesagt haben, jetzt muss ein Punkt gesetzt werden, jetzt müssen wir was tun. Jeden Mittwoch war wirklich eine Kundgebung auf der Straße, da war eine Bühne aufgebaut mit Mikros. Daran hat sich dann einfach an dieser Regelmäßigkeit, dass jede Woche Mittwoch man protestierte, man wollte mit dem Vermieter in Gespräch kommen. Internationale Zeitungen sind aufgesprungen, weil das einfach in der Luft lag. Und da war auf einmal, es waren Bilder da, es waren Aktivisten da, die Interviews geben konnten. Es war medial auf einmal gestaltbar. Und dieser Ladenbesitzer, trotz seines Alters, trotz seines schlechten Gesundheitszustandes, wusste, ich muss durchhalten. Er hat es dann wirklich so gesehen, dass er diesen Präzedenzfall geben will und geben wollte für die Medien, für eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Und wirklich mittwochs, wir haben dann an die da zusammenkamen, Obst und Gemüse, Obst verteilt, so halbe Bananen, so als Dankeschön, dass man gekommen ist, weil die wollten dann natürlich sich auch bedanken, ne, dass dass da irgendwelche fremden Leute auf einmal den Laden unterstützen. Es waren nicht nur die Käufer und die Bewohner des Kiezes, da kamen auch von welche von außen hierher. Und man muss sich dann wirklich vorstellen, dass es in einer Straße, die vielleicht, also es war praktisch der Block, wurde dann mittwochs immer gesperrt von der Polizei und es ist 100, 120 Meter lang und da waren dann 1000 Leute, jeden Mittwoch. Ja, das hat Beachtung gefunden. Über den ganzen Sommer war über die Straße ein Banner, ein Transparent gespannt und da standen unsere Forderungen. Und der Vermieter hat sich nicht gerührt, aber der konnte halt zunehmend immer öffentlichkeitswirksamer aus den Medien lesen, was er eigentlich für ein blödes Geschäft macht. Ja, er macht Geschäft mit Menschen, mit Leuten, mit Wohnraum, was ein Grundbedürfnis aller Menschen ist, die nicht nur in Berlin wohnen, sondern auf der ganzen Welt. Und das brach praktisch an diesem Laden, entzündete sich das und alle haben sich dann versammelt. Er wurde nicht geräumt, der Gemüseladen, aber hat aber auch keinen langfristigen Mietvertrag bekommen. Er wollte es halt an seinen Sohn übergeben, auch mit langfristiger Mietbindung, auch wenn es ein bisschen teurer wurde. Aber darauf hat er sich nicht eingelassen und somit wurde keine Räumung gemacht. Also es war dann auch nochmal so ein Punkt, Ende September, da sollte ja die Räumung passieren. Und es gab dann keine Räumung und jedes Mal musste er damit rechnen, dass er immer zum Monatsende gekündigt wird. Zum Monatsende gekündigt wird. Und das hat er einfach nicht ausgehalten. Also er war sowieso schon angeschlagen, das ist eine psychische Belastung. Du kannst nur noch einen Monat planen, du kannst immer nur noch bis Ende des Monats planen. Und da hat er dann im März 2016 aufgegeben. Der Laden war leer und wurde sofort durch den Besitzer komplett saniert. Das heißt also wirklich historische Kacheln, historische Ornamente wurden da rausgeholt. Einfach nur für den Profit. Aber Kreuzberg wäre nicht Kreuzberg, wenn wir darüber hinaus diese Prozesse nicht noch weiter überwachen würden. Und dieser Laden wurde nie vermietet, ist bis heute nicht vermietet. Und wer diesen Laden mietet, tut sich nichts Gutes an. Das glaube ich, ja. Also Besim Bakal ist ja auch auf jeden Fall ein Begriff, wenn man hier mal mit offenen Augen durch den Kiez geht. Also ja, okay, das war also der Auslöser, warum es jetzt die Initiative Besim Kiez gibt. Und wie arbeitet ihr eigentlich heute? Oder wie habt ihr bis jetzt gearbeitet? Also Besim arbeitet eigentlich so wie alle Initiativen mehr oder weniger arbeiten. Also man kommt regelmäßig, unregelmäßig zusammen. Es gibt so ein sogenanntes Plenum und da sind alle, die sich zu Besim zugehörig fühlen, natürlich willkommen. Und wenn jemand sagt, ich möchte mitmachen, am besten natürlich kommen, E-Mail-Adresse dalassen und dann hat er auch alle Einladungen und weiß immer ganz genau, wann alles stattfindet. Und aus diesen vielen Aktiven und auf diesem Plenum, das ist sowas wie eine Hauptversammlung, eine Vollversammlung, macht jeder Verein. Und da wird halt alles besprochen, da wird eine Tagesordnung erstellt, die vorher natürlich per Mails ausgetauscht wird, was muss man besprechen, was will man besprechen. Man hat ungefähr schon Zeit, oder besser gesagt Erfahrung, wie viel Zeit so ein Punkt in Anspruch nimmt. Da können sich immer viele melden. Und da wird dann ja alles beraten, beschlossen und dann sagt dieses Plenum dann auch, gibt es Untergruppen, gibt es Punkte, die praktisch besprochen werden müssen, organisiert werden müssen, die für dieses Plenum zu spezifisch sind. Und da geht es dann natürlich dann auch so, dass es Unterpunkte gibt, AGs, sogenannte AGs, und dann trifft man sich einzeln. Und die machen das dann untereinander aus und da gibt es natürlich einen Mailverteiler. So haben wir zum Beispiel dieses ganze No-Google-Geschichte, die genau heute, 14. Juni, Tag der Fußball-WM, auch einen Höhepunkt findet. Kick Google aus dem Kiez, das ist eine lange Vorlaufgeschichte, dass es entstanden ist. Und gibt es auch immer einzelne Fälle, Häuser, die haben dann natürlich auch immer so einzelne Arbeitsgemeinschaften. Und so bin ich zum Beispiel auch zu Besim gekommen. Ja, ich wohne in der Kufri-Straße, unser Haus, Kufri 4445 sollte verkauft werden, selbe Geschichte. Der Käufer, es roch einfach nur nach Hunderten von Millionen an diesem Typen und der wollte uns einfach nur entmieten, verkaufen. Und das ist natürlich in einem Kiez, in einer Lage, wo Google kommt, wo Zalando her will, wo andere Start-ups herkommen, wo eine Start-up-Factory jetzt neu gegründet wurde. Das Investment schlechthin hier in diesem Kiez und in Kreuzberg generell. Und deshalb haben wir natürlich gesagt, nein, Vorkaufsrecht, der Bezirk muss Vorkaufsrecht ausüben. Wir sind überall aktiv geworden und von unserem Haus und rannten natürlich sofort zu diesem Kiez, weil wir das halt erlebt haben. Ich war ja selber mit dabei, mittwochs auf der Straße. Ich war nur nicht in dem Organisationsteam, ne, und habe den Laden mit unterstützt, aber ich war immer mit auf der Straße, habe diese Botschaften auch immer meinen Freunden in allen anderen Zipfeln von Berlin mitgesendet und natürlich auch in andere Ecken von Deutschland, aber da sind die noch nicht so weit, muss ich auch dazu sagen, dass Berlin ein schöner Vorreiter, was Vorkaufsrecht anbelangt, dass der Bezirk einfach es ausübt, das Vorkaufsrecht wegzunehmen. Ne? Und wir haben Unterstützung erhalten. Ja? Und das ist eine ganz starke Arbeitsweise von B7. Einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil da gibt es halt welche, die sowas entweder schon öfter begleitet haben oder selbst durchhaben. Und ich habe es letztes Jahr halt durch. Wir haben es geschafft. Florian Schmidt, Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, hat das Vorkaufsrecht ausgeübt. Wir gehören, wenn der Rechtsstreit durch ist, dann zur Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte und sind damit in kommunaler Hand, nicht auf dem freien kapitalistischen Wohnungsmarkt. Und das wollen natürlich jetzt andere Fälle, andere Häuser auch haben. Und die wenden sich an B7 per Internetseite, kommen aufs Plenum. Oder wir laden die ein aufs Plenum und jetzt bin ich bei B7 und helfe anderen Häusern. Ganz aktuell bin ich jetzt dabei, der Sanderstraße 11A in Nordneukölln zu helfen. Die genau davon, haargenau selber Fall, sind ja immer dieselben Fälle. Ne? Ist ja immer dasselbe, was sich dann so mehr oder weniger abspielt. Und ich hoffe, dass wir da auch Erfolg haben. Und es wäre dann das erste Vorkaufsrecht, was wir von Kreuzberg nach Neukölln exportieren. Ja. Ja, und da will sich jetzt B7 natürlich auch ein bisschen ausbreiten, zu sagen, Kreuzberg ist nicht genug. Das hört sich ja schon nach einem Erfolg an, da in der Kufelstraße. Gibt es noch weitere Erfolge, die B7 Kiez vorzuzeigen hat? B7 hat eine Menge Erfolge. Da muss ich ganz ehrlich passen, da stecke ich jetzt nicht so genau drin, dass ich jetzt die ganze Liste abzählen kann. Aber es gibt einiges schon, Veränderungen, die B7 Kiez erreicht hat. B7 Akteure der ersten Stunde könnten jetzt an drei Händen voll abzählen, was alles erreicht wurde. Von der Oranienstraße, die ganzen Gewerbetreibenden haben Mietvertragsverlängerung bekommen, weil B7 natürlich dem Kleingewerbe helfen möchte. Ne? Die Gastronomie macht alles platt und sie macht es mit einem Trick und den muss man wissen und verstehen. Es gibt eine Sondernutzungsordnung. Damit kann ein Gewerberaum den Bürgersteig vor dem Restaurant dazu mieten. Das kennen wir alle. Tische und Bänke vor dem Laden. Wunderschöne Sache. Ich habe nichts dagegen. Ganz toll. Aber wisst ihr, dass man das für 1,70 Euro im Monat haben kann? Nee. Und wenn jetzt ein Gewerbetreibender 30, 35 Euro für einen Quadratmeter zahlen muss, wie kann es ein Tischler, ein Kopiladen, ein Grafiker, ein Drucker, ein Schuster refinanzieren, einen Kinderladen? Die nehmen einfach 3, 4 Kinder mit mehr in die Gruppe und haben damit einen Betreuungsschlüssel, der eigentlich nicht mehr cool ist. Ja, irgendwie müssen die es machen. Und Gastro schafft es ganz einfach. Die mieten 15 oder 20 Quadratmeter vor ihrem Laden dazu für 1,70 und dann haben die 30 Euro und 1,70. Bei 2 Quadratmetern kommen die auf 16 Komma und haben es um die Hälfte gedrückt. Das kann nur die Gastro. Kein Juwelier kann seine Vitrine mit den Schmuckstücken auf dem Gehweg stellen, ja, oder die Kopiemaschine draus stellen, um das, denselben Trick zu machen. Und deshalb verdrängt das Gastro-Gewerbe alles andere über diesen Trick, dass der Bürgersteig steuersubventioniert ist. Und da muss man zum Beispiel ansetzen. Und da bin ich zum Beispiel ganz stark dran, dass das anders wird. Und andere von B7 Kiez sind dabei, zu sagen, nein, wir müssen Mietvertragsverlängerungen haben für das ganz normale Gewerbe. Die müssen Sicherheiten haben, 3-5 Jahre Mietvertragslaufzeiten, dass eben keine Gastronomie reinkommt und wir hier nicht noch mehr Monokultur unterliegen. Das ist zum Beispiel ein Erfolg, den wir haben. No Google. Google ist kein guter Nachbar, ist da die große Kampagne, die heute, wie gesagt, startet. Und die ist schon lange in Vorbereitung. Viele Sachen werden gemacht. Heute gab es auf Radio 1 ein Interview. Heute abends wird Google aus dem Kiez gekickt. Da kann man ein bisschen Google rauskicken, also ja. Fußball spielen. Und ob das zum Erfolg führt, muss man sehen. Ja, aber Bisim ist einfach mit so einem Selbstbewusstsein mittlerweile ausgestattet, dass man sagt, auch Google können wir schaffen. Das ist meine Kampfansage. Ja, okay. Und jetzt nochmal den Blick so ein bisschen auf so ein größeres Bild zu richten, wollten wir mal wissen, wie seht ihr eigentlich die Stadtentwicklung in Berlin? Beziehungsweise wo führt das eurer Meinung nach noch hin jetzt? Ich glaube, die Frage ist, bei Bisim schätzungsweise sind wir 60 bis 80 Leute, wenn das Plenum wirklich voll ist und alle da sind, was natürlich ein Seltenheitswert ist, aber alle würden was anderes sagen. Aber in der Hauptrichtung geht es einfach darauf, dass unsere Stadt, also es ist einfach schon lange dabei. Ne? Wer vor 10 Jahren gesagt hat, wir haben Wohnraumprobleme in Berlin, wurde ausgelacht. Nach 10 Jahren wissen wir, es gibt kein Wohnraumproblem. Also man hat es runtergespielt von der Politik, man hat es nicht so gewollt. Heute sag ich, wer in 10 Jahren im Innenstadtring, im S-Bahnring, entweder hat er schon einen super Mietvertrag und ist sicher, abgesichert, aber wer dann neu dorthin ziehen will, wer eine Wohnung haben möchte im Innenstadtbezirk von Berlin, der sollte Minimum seine 60.000, 70.000 im Jahr verdienen. Und wir wissen, dass es weit über Durchschnittsverdienst liegt. Das heißt also, man braucht sich nur ausrechnen, was dann mit Berlin passiert. Ja. Die Mitte muss man sich leisten können. Die Mitte wird entmietet von denen, die eigentlich kreativ sind, die wirklich engagiert sind, durch die Gegend laufen, die aktiv sind, die mitmachen. Weil das sind ja Einkommensgruppen, wenn man so möchte. Also die Kreativen, natürlich kann ein Kreativer mal viel Geld verdienen, nachdem er seine Arbeit geleistet hat und immer noch kreativ bleiben. Aber ich würde mal behaupten, 80% von den Menschen, die Berlin so multikulti, kreativ und aktiv aussehen lassen, haben Einkommen bis 30.000, 35.000, lassen das 40.000 sein. Ja, das heißt also, die würden an die Ränder gedrängt werden, die würden irgendwohin verschwinden, aber nicht in der Mitte sein. Und es sind nicht nur einzelne GmbHs, die hier im Berliner Wohnungsmarkt in Mitte auftreten. Anfang des Jahres hat Warren Buffett, großer Immobilienmogul, gesagt, dass er auf dem Berliner Wohnungsmarkt einsteigen möchte. Das heißt also, wir werden immer weiter von solchen Interessen gelenkt und geleitet. Ja, das lenkt mich zur nächsten Frage. Die ganzen Aktionen, die ihr alle macht und auch die Erfolge, habt ihr das Gefühl, dass es längerfristig, also über einen längeren Zeitraum, überhaupt was bringt oder ob es nur hinausgezögert wird? Also, dass es nachhaltig was bringt, muss die Politik was ändern. Nur die Politik hat die Macht, dass es nachhaltig sein kann, was getan wird. Aber Aktivisten wie von Bisim Kiez oder von anderen Initiativen und so weiter, die können auf alle Fälle die Politik beeinflussen, die können dieses öffentliche Interesse beeinflussen. Ja, auch ihr habt ja ein Interesse an dem Thema und auch ihr seid ja auf Bisim Bakal gestoßen. Das heißt, wir sind ja schon, nicht nur wir von Bisim Kiez, sondern wir Akteure, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dafür kämpfen, wir sind ja schon in der öffentlichen Wahrnehmung angelangt. Ja, es gibt ja jetzt eine bundesweite Vernetzung. Das sind erste Schritte und da sitzen auch Politiker drin. Und da muss man einfach gucken, wann wird es wirklich nachhaltig in Gesetzestext gegossen. Wenn es nur bei diesen ganzen aktiven Sachen bleibt, dann ist es sehr selektiv. Dann hat das Haus mal Glück und leider haben drei andere Pech. Und damit wird nur ein Aufschieben, ein Roulette, ne? Kann ein Investor mal ein gutes Geschäft mit dem Haus machen oder nicht? Wird es in Politik gegossen, wirklich in Gesetzestext reingegossen, dann kann was gebremst werden, dann kann was gelenkt und gesteuert werden, dass es für uns alle in der Fläche gut ist. Also, da liegt es an der Politik. Und was ist jetzt mit Einzelnen? Also, was können wir jetzt tun, wenn wir uns nicht groß für BISIM Kiez engagieren können? Haben wir auch irgendwie eine Chance, irgendwie im Kleinen noch was zu bewegen? Hast du da einen Tipp für uns? Na, selbst BISIM ist ja eine kleine Initiative. Wir sind zwar gut vernetzt und einige bei uns haben wirklich schon die strukturierten Erfahrungen, dass wir aus kleinen Sachen ganz schnell eine große Wirkung entstehen lassen können. Aber jeder, der betroffen ist, kann sofort selber eine Initiative. Es gibt so viele Kieze in Berlin schon, die eigene Initiativen haben. Da sollte man einfach schauen, wo gibt es eine Initiative bei mir in der Nähe, wo kann ich mitmachen, wo kann ich mich einbringen. Das ist natürlich eine Sache, man kann, sobald Wahlen anstehen, in die Wahlprogramme reinschauen. Was möchte denn die Partei im Wohnungs- und Immobilienfeld denn tun? Wofür stehen diejenigen Parteien? Man kann offen umgehen, man kann sich selbst Strukturen, also mal Blogs in Berlin durchlesen und wissen, wo sind Ansprechpartner, wenn ein Freund vor dem Problem steht, dass er sofort einfach, schau mal hier, geh mal dahin, die helfen dir. Und da ist viel geholfen. Ne? Also es gibt, ich war vorgestern, war ich bei der Sanderstraße 11 und da saßen wir am Tisch und haben geplant, was können wir tun, und ich habe denen gesagt, macht eine Kundgebung. Ihr braucht eine Kundgebung, die ist schon angemeldet, die wird am 2. Juli stattfinden. Und da sitzen die natürlich, was brauchen wir für eine Kundgebung? Noch nie hat dort jemand eine Kundgebung getan. Letztes Jahr war ich an der Stelle. Ich habe noch nie eine Kundgebung gehabt. Ich habe die dann angemeldet und wir haben die zusammen organisiert und hatten dann praktisch die Struktur. Also konnten auch von BISIM Bakal davon profitieren. Ne? Und ich gebe das jetzt einfach nur weiter. Genauso wie ich es bekommen habe, gebe ich es jetzt weiter. Und jeder Einzelne kann irgendein Puzzleteil dazugeben. Und als wir da vorgestern saßen, fiel nur sowas wie, das wird noch eine Graswurzelbewegung. Wo ich sage, nein, wir sind mittendrin. Das wird eine Graswurzelbewegung. Wir sind mittendrin, wir vernetzen uns schon und es braucht nur noch ein Moment, ein Fall wieder, der bundespolitisch, bundesdeutsch auf einmal wieder aufs Tablett kommt. Ob er in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, ich vermute, er wird nicht in München sein, weil München, die sind immer so eigen. Ja. Und damit kann sich Deutschland nicht so richtig, also Empathie aufbauen. Also, aber es wird eine Großstadt aus dem mittel- und norddeutschen Raum werden. Und wenn es dort, vielleicht wird es auch ein Dorf werden und wir wundern uns, dass es dann dieser Fall werden wird. Aber es wird einen Bundesfall geben, wo wir alle zusammen Empathie aufbauen und sagen, jetzt geht's los. Und wenn man dann einfach dabei sein möchte, dabei sein, mitmachen, wenn es eine Demonstration gibt, mit hingehen. Wir hatten jetzt am 14. April diesen Jahres eine Demonstration. Da waren, welche sagen über 25, ich sage über 30.000, wie rum auch immer. Aber da waren, wenn es 100.000 gewesen wären, wäre das ein viel anderer Erfolg gewesen. Jeder Einzelne kann so viel dazu beitragen. Und wie sieht eure Idealvorstellung von Kreuzberg aus? Wie würde sie aussehen? Die Idealvorstellung von Kreuzberg ist, wenn man so möchte, genau jetzt nur ohne Immobilienhaie. Kreuzberg hat schon das Ideal. Natürlich gibt es hier und da in den Ecken, da soll das jeder mit sich selber klären. Ja, Kreuzberg ist frei und tolerant. Natürlich fallen hier, sobald die Toleranzschwelle überschritten wird, sofort untolerante Worte. Das gehört genauso dazu. Ja. Das Du auf der Straße ist in Kreuzberg wirklich noch ein Du auf der Straße. In anderen Stadtteilen wird man dann immer schon schief angeguckt, wo ich dann merke, okay, Kreuzberg ist meine Heimat. Es ist ein bisschen immer schmuddelig, dieses Kreuzberg. Sobald es sauber wird, wäre es auch ein anderes Kreuzberg. Also ich kenne Kreuzberg nicht sauber und geleckt. Das ist ein 61er Kreuzberg, das muss ich dazu sagen. Kreuzberg ist ja zweigeteilt, ne? Ein 36er und 61er Kreuzberg. Und ich spreche hier natürlich für 36er Kreuzberg, was der östliche Teil von Kreuzberg ist. Ja, gut. Okay, wir haben ganz viel Spannendes von dir erfahren. Sind auch schon eigentlich am Ende mit unseren Fragen. Jetzt nur noch mal zu dir. Möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Oh, nö, eigentlich nicht. Ich freue mich, dass ihr Interesse dafür habt, dass ihr euch dafür engagiert. Und vielleicht könnt ihr ja noch andere überzeugen, ne? Weil das schaffen wir, dieses Problem schaffen wir nicht, ohne dass wir alle mitmachen. Ja, gutes Schlusswort. Danke für das Interview, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Das war's von uns. Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen.